downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast. Wir wurden gefragt von euch, ob wir die Previews, die wir vor der Saison gemacht haben, in dieser Folge mal ein bisschen Revue passieren lassen können. Das würden wir jetzt in dieser Folge auch machen und zwar direkt mit dem Osten starten und mal gucken, ob wir uns da richtig grob vertan haben oder nicht. Legen wir mal beides nebeneinander. Ja, vor allem gibt's uns jetzt in Stereo. Also ich hoffe, ihr merkt den Unterschied. Wir freuen uns, dass wir uns auch technisch ein bisschen weiterentwickeln. Also jetzt gibt's die Einwürfe dann immer direkt auf die Ohren, jo, auch für euch. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt Halbzeit. Viele Teams haben jeweils ihr 41. Spiel. Und da ist es doch für uns Zeit, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so passiert ist, von welchen Teams wir besonders enttäuscht sind, was wir nicht so vorhergesehen haben. Wie du schon erwähnt hast, in unserem Season Prediction Podcast haben wir aufgeschrieben, welche Teams wir wo sehen. Klar, müssen wir jetzt ein bisschen die Augen zumachen teilweise, weil wir bei einigen Teams arg falsch lagen. Ja, aber andere Teams haben uns auch einfach überrascht, glaube ich, positiv. Und da können wir direkt wahrscheinlich beide anfangen mit den Atlanta Hawks. Die Schande über mich stellt nicht den Podcast aus, ich einfach nicht in den Playoffs gesehen habe dieses Jahr. Ich ja hab gut, die auf, sie waren doch letztes Jahr Achter, ne? Also. Ja, ich habe die auf Rang 9 unter 500 gehabt in meinen Predictions. Du hast die auf Rang 7. Na, immerhin. Ist natürlich jetzt, wenn man sich den jetzigen Record von 34-8 anschaut, ziemlich ja, waghalsig. Aber gut, so liegt man manchmal einfach falsch. Ja, ich glaube auch dann so sofort die Überraschung der Saison, brauchen wir gar nicht lange ein anderes Team suchen, das haben wir vor der Saison nicht gedacht und vor allem 34-8. Wir haben ja vor der Saison eigentlich immer, wenn es um den Osten geht, nur über Chicago und Cleveland geredet, was den anderen Teams gar nicht unbedingt gerecht wurde. Vielleicht ist da auch noch Toronto zu nennen, die jetzt ein bisschen gestruggelt haben, aber vorher natürlich eine Riesenserie hingelegt haben. Ja, Toronto und Washington haben wir tatsächlich beide auf 4 und 5 jeweils unterschiedlich. Also da haben wir schon antizipiert, dass die Teams recht stark sein werden. Manche Sachen kann man nicht vorhersehen. Ich habe schon gesagt, gerade im Westen, wenn sich dann natürlich ein Kevin Durant und ein Russell Westbrook verletzen, zerschießt das uns natürlich ein bisschen die Standings. Da gucken wir dann nächste Woche drauf. Genau. Generell werden wir heute ein bisschen stärker uns auf den Osten fokussieren. Vielleicht als kleiner Preview. Wir haben für heute die Boston Celtics adoptiert. Das nur mal für euch zur Info. Das heißt, dieser Podcast wird ein bisschen mehr den Osten behandeln. Und nächste Woche geht's dann tendenziell wieder zurück in den Westen, wo wir dann auch ein bisschen unsere Predictions machen. Ja, bei den Teams, jetzt waren wir gerade bei Atlanta, die uns positiv überrascht haben. Ich hatte die Knicks auf 4. jetzt sind sie auf dem letzten Platz. Ich hatte 46 Siege angekündigt. Absolut blau-orange Brille aufgezogen. Hatte sie, ja tatsächlich, nee, auf 5 hatte ich sie gesehen. Charlotte hatte ich auch viel besser gesehen in den Standings auf Platz 6, als sie jetzt am Ende tatsächlich sind. Ich glaube, gerade im Osten, wenn es so das zweite Drittel angeht, da lagen wir gar nicht so falsch. Also jetzt nicht vielleicht in der aktuell richtigen Reihenfolge, aber mit Miami, Detroit, ja, Milwaukee vielleicht da noch, die ein bisschen höher jetzt sind, und Brooklyn, da haben wir schon so ganz richtig eingeordnet, glaube ich, wer in den Playoffs ja eine Rolle spielen könnte, sich den 7., 8. Platz teilt oder nicht, ne? Ja, also ich meine, da unten in den unteren Gefilden der Liga kann man natürlich auch schon ein bisschen antizipieren, weil man weiß, die Teams befinden sich im Rebuild und da wird es nicht unbedingt so viel Siege geben. Das einzige Team im unteren Bereich, wo wir uns wirklich ein bisschen vergriffen haben, sind die Milwaukee Bucks. Da haben wir noch nicht gesehen, dass die so einen schnellen Sprung nach vorne machen mit Brandon Knight und dem Greek Freak. Sogar trotz Jabari-Verletzung, muss man sagen. Genau, ja. Dass die doch jetzt um die Playoffs mitspielen und sich ja berechtigte Hoffnung machen können. Momentan stehen sie auf dem 6. Platz, in der Postseason ein bisschen mitzuspielen. Vielleicht passt es da auch ganz gut. Du warst in London bei den Global Games. Hast deine Knicks gesehen, die eben besagtes Team aus Milwaukee gespielt haben, in dem Motto, wie viel Angst muss man denn haben im Osten vor dem Deer? Milwaukee hatte, ja, ich wollte sowieso zwei, drei Sätze über London erzählen. Milwaukee hatte eigentlich einen einfachen frühen Abend oder Nachmittag gegen die Knicks, die ja wirklich in katastrophaler Form aufgelaufen sind. War ein bisschen schade für mich und meinen Bruder als Knicks-Fans, war aber trotzdem ein cooles Erlebnis. Ich hatte es dir gerade schon mal gesagt, total zufällig und ohne wirklichen Grund standen auf einmal in einem Timeout Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon und Mutombo auf dem Platz und haben einfach mal in die Zuschauer gewinkt und sind direkt wieder abgezogen. Was man aber gesehen hat bei Milwaukee, dass sie einen unheimlich schnellen Ball spielen können. Also wenn Giannis sich auf den Weg macht, Brandon Knight den Ball nach vorne bringt und dann OJ Mayo sich in die Ecke stellt, dann ist das schon verdammt gefährlich. Ich glaube nicht, dass sie im Endeffekt eine Riesenrolle in den Playoffs spielen werden, aber das wird über die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht schlechter werden. Und der Core des Teams stimmt auf jeden Fall. Ja, und wir sprechen ja auch häufig über die Erfahrungen, die junge Spieler machen, die im weiteren Weg ihrer Karriere ihnen helfen. Und da haben wir häufig kritisiert, dass wenn du dich lange im Rebuild befindest, dass dann ja auch gewisse Spielermentalitäten sich falsch entwickeln können. Und das wäre gerade für ein junges Team wie Milwaukee eine super Erfahrung, in den Playoffs zu spielen. Das wäre toll für die Stadt, für das Team. Sich da einfach ein bisschen reinzuwachsen und vielleicht das ein oder andere Spiel zu gewinnen auch. Insofern, ja, würde ich mich freuen, die in der Postseason zu sehen. Ja, du hast ja auch ein paar sehr ansehnliche Highlights. Kann mich erinnern an, also ich habe leider aus Deutschland verfolgen müssen. Ich sag mir mal, nächstes Jahr bin ich dann mal dabei. Dass irgendwie Giannis so ein Halfcourt-Bounce-Pass irgendwie gespielt hat. Ja, und das auch schön gestopft, ne? Selbst Melo hat einmal gestopft, obwohl seine Knie im Moment kaputt sind. Das hat er dann auch für die Fans gemacht. Aber es ist schon ganz geil zu sehen, vor dem Spiel, was so in so einem Shootaround abgeht, bei Milwaukee oder auch bei den Knicks, wie mit welcher Selbstverständlichkeit auch die Rollenspieler alles swischen, was im Shootaround so auf die zukommt. Ne? Die kriegen die Bälle von irgendwelchen Balljungs zugepasst und dann hast du halt mal ganz schnell Quincy Acey zum Beispiel, hatte ich gerade im Vorgespräch gar nicht gesagt, irgendwie 6 von 6, so einmal um den Korb rum, quasi 6 von 6 von der Dreierlinie. Solche Geschichten, Pablo Prigioni bestimmt 20 Würfe in Folge, OJ Mayo nimmt sich beim Warmmachen einfach mal ein paar Stepback-Dreier und zwischt die alle rein. Das ist schon krass, das mal live zu sehen, das muss man schon sagen. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich habe in einem anderen Podcast, der tatsächlich über die NFL geht, mal gehört, dass einer gesagt hat, ja, als Journalist fragt man sich manchmal oder als Sportjournalist, ja, wieso, was mache ich eigentlich for a living? Also was mache ich beruflich? Eigentlich gucke ich ja nur Leuten zu, die irgendwie eine Freizeitsportart, die auch viele Kinder spielen, dann irgendwie nachgehen. Aber der Kern der Sache ist, und das hat er dann auch anschließend direkt gesagt, dass du eigentlich die Möglichkeit hast zu gucken, was möglich ist im menschlichen Körper oder mit dem menschlichen Körper, weil das sind halt Leistungen wirklich, die außergewöhnlich sind, und das sieht man dann auch an diesen kleinen Punkten, dass sie dann eben beim Warm-up eine Wurfquote von 80% haben. Ja, absolut, und man muss sich einfach vor Augen führen, dass egal, wie wir manchmal auch über Spieler und Teams haten, in so einem Shootaround, egal ob es der 14. Mann von der Bank ist, das sind die Top 450 Basketballer der Welt, wenn du so willst. Vielleicht musst du noch ein paar aus Europa dazu nehmen und dann ist es ja kein Wunder, dass die so gut spielen. Aber es ist trotzdem halt echt beeindruckend, was schon in so einem Shootaround losgeht, wenn auch ein paar Jungs wie AC so Bock auf ein paar Dunks haben, so den Zuschauern ein bisschen was bieten wollen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ja, die Knicks, wie gesagt, gehören dann auch zu den Enttäuschungen der Saison, gerade was den Osten angeht, da haben wir noch keinen Soundbite mitgebracht zu den Enttäuschungen der Saison, wo wir uns gerade herrlich drüber kaputt gelacht haben. Ja, ihr könnt jetzt mal raten, zu wem das gehört und wer da was zu sagen Vielleicht hat. Erkennt ihr es wieder. So what do we do then, guys? Okay, let's go around the room. What do you want? Stauskas or Payton? For me, Stauskas too. Stauskas or Payton? Stauskas or Payton? Ja, oh, das war der verhängnisvolle Moment, die Saison der Sacramento Kings vor dem Beginn des ersten das Spiels schon ein bisschen gedooms haben. Das waren die ersten Schatten. Das ist jetzt nur ein kleiner Sneak Peek sozusagen, weil wir die Western Conference erst nächste Woche machen, aber ja, war schon eine Überraschung, wie Sacramento irgendwie diese verheißungsvolle Saison ja, so schnell dann irgendwie abgegeben hat. Momentan befinden sie sich doch eher Richtung Keller und müssen sich eher an Utah orientieren als an den Playoffs. Und das ist sicherlich nicht, was die Fans auch unter euch in Sacramento sich eigentlich überlegt hatte. Bevor wir jetzt zu ein paar Teams auch im Osten kommen, bei denen es entweder heiß oder kalt ist, würde ich ganz gerne ein kleines Spiel spielen sozusagen. Und zwar nenne ich das jetzt einfach mal Contender oder Pretender. Und wie ihr wahrscheinlich euch schon vorstellen könnt, werde ich jetzt den Marius ein paar Teams nennen aus dem Osten und frage, wie ist das? Sind das tatsächlich Anwärter auf den Titel, also insgesamt, oder tun sie nur so? Also sind sie Pretender? Insofern nenne ich dir jetzt einfach mal ein Team, sag vielleicht noch, wie so deren Momentum ist, und dann sagst du uns und den Zuhörern, was man zu erwarten hat. Die Toronto Raptors haben 7 ihrer letzten 10 Spiele verloren. Jetzt kommt auch DeMar DeRozan zurück. Insgesamt als Team, als Ausblick auch auf die Playoffs, Pretenders oder Contender? Also Contender heißt, dass man es schon über die erste Runde schaffen sollte und was für die Conference Finals halt mitreden sollte. Ja, ne? Genau. Dann, also ich sag mal um die Krone im Osten. Ja, ja. Dann würde ich sagen Pretender. Und zwar, weil ich glaube, dass Toronto so zwischen 4 und 5, also wahrscheinlich eins der besseren Teams in der ersten Runde spielen wird und dann in der zweiten Runde wahrscheinlich auch ein gefährliches Team kriegt. Und ich glaube, so sehr ich darauf Bock habe, dass im Osten wieder We the North da richtig was abgeht mit Public Viewing und so weiter und so fort, stecken sie ja, wie du schon gesagt hast, so in so einem kleinen Slump gerade. Ich glaube, 7 von den letzten 10 Spielen verloren. Das muss jetzt nicht nach so einer tollen ersten Hälfte der Saison eigentlich kein Zeichen sein, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Teams in den Playoffs da doch so ein bisschen die Nase vorn haben, ehrlich gesagt. Das nächste Team, die du dann wahrscheinlich vor ihnen siehst in der regulären Saison auf jeden Fall, sind die Washington Wizards, die genau andersherum 7 der letzten 10 Spiele gewinnen können. Da ist wahrscheinlich die Hauptfrage, wie gesund die Jungs in den Playoffs spielen werden. Ja. Und ich glaube, gerade ein langhaariger Brasilianer ist da insbesondere im Fokus. Ja, absolut. Meinst du, sie haben eine Chance mitzuspielen um die Krone im Osten? Ja, ich denke schon. Ich glaube, hattest du die in den Previews nicht auch als Eastern Conference Final irgendwie Das gerufen? War eine Wette von mir. Ja, ganz Eastern genau. Conference Finals, Baby. Ja, ich kann mir das aber durchaus vorstellen tatsächlich, weil wenn Wall und Beal sind nun mal einer der gefährlichsten Backcourts und ich glaube, in der ganzen Offseason eine der unterschätztesten Trades oder Signings, die gemacht worden sind, ist Paul Pierce zum Beispiel. Ja. Und der weiß ganz genau, wie es in den Playoffs vonstatten geht, kann auch den jüngeren Spielern im Team nochmal sagen, wie sie sich in einer engen Serie zu verhalten haben, vielleicht so ein bisschen die Nervosität rausnehmen. Und du hast schon gesagt, die großen Jungs, wie Gortat zum Beispiel oder Nene, die haben letztes Mal schon in den Playoffs gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, auch Verantwortung zu übernehmen und auch mal den einen oder anderen Ellbogen auszufahren, wenn es drauf ankommt. Deswegen für mich absolut ein Contender. Ja, also ich glaube, Jimmy Butler sucht immer noch seinen Nacken seit dieser Aktion von Nene. Das dritte Team, wahrscheinlich das kontroverseste und auch gleichzeitig am schwierigsten zu beurteilen, ob Contender oder Pretender. Du ahnst es wahrscheinlich, die Cleveland Cavaliers. Eigentlich muss man ein Team, was LeBron James im Kader stehen hat, direkt immer als Contender bezeichnen. Ist aber ein bisschen schwierig, da ja, wie wir letzte Woche auch gesagt haben, die ersten 4 Teams im Osten sich ein bisschen herausragen. Meinst du, dass auch wenn es jetzt besser geworden ist seit der Rückkehr von LeBron, dass es dann wirklich jetzt aufwärts geht und mit denen zu rechnen ist? Also mit denen zu rechnen, wie du schon gesagt hast, mit einem Team, in dem LeBron spielt, ist immer zu rechnen. Aber dass es besser läuft, weil als LeBron zurückgekommen ist, das ist ja auch irgendwie genau der Punkt. Ich meine, die 2 Wochen, wo er nicht dabei war, haben die Cavs absolut katastrophal gespielt und alle möglichen Spiele aus der Hand gegeben. Und ich glaube, das macht sie in den Playoffs dann auch relativ leicht ausrechenbar. Also du weißt, dass potenziell du immer eine Chance hast, viele Punkte gegen Cleveland zu machen. Du weißt, dass die Offense, auch das Ballhandling, das Ballbringen, das ganze Setplay, alles von LeBron geführt wird. Das heißt, du musst auf Carries Züge zum Korb aufpassen und vielleicht hat Kevin Love mal einen guten Tag von draußen, was dir gefährlich werden könnte. Aber ich glaube, dass Teams wie Washington zum Beispiel oder dann auch Chicago oder auch Atlanta das ganz gut in den Griff kriegen würden. Deswegen mit Pretender wäre wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Contender wird ihnen aber auch nicht gerecht. Insofern wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich glaube aber nicht, dass es für einen großen Sprung reichen wird. In Lauerstellung sozusagen. Ja, ja, genau. Das vierte Team und das vorerst letzte, mit dem wir das Spiel machen, bevor wir dann nächste Woche im Westen ein bisschen schwierigere Antworten dann haben werden. Das letzte Team ist ungefähr mindestens so heiß wie... Ja, ich weiß nicht. Lava wird es wahrscheinlich nicht gerecht werden. Man könnte vielleicht sagen, Pamela Anderson im Intro von Baywatch. Heidi Klum mit 26. Ja, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Ihr könnt euch jetzt selber entscheiden, wer oder was für euch heiß ist. Jedenfalls steht fest, dass die Atlanta Hawks nicht nur die beste Auswärtsmannschaft der Liga sind mit 17 Siegen und 5 Niederlagen, sondern auch einfach in letzter Zeit gefühlt jedes Spiel, ob gegen Top-Mannschaft oder ja, schlechtere Mannschaft, ein Rebuilding-Team gewinnen. Ich glaube, es sind 28 aus 29 Spielen. Können sie das auferhalten und in den Playoffs zeigen, dass wenn dann mehr Halbfeldbasketball gespielt wird und die Stars mehr den Ball bekommen, mehr ISO-Ball, können sie da ihre Mentalität und Spielphilosophie gewinnbringend gegen andere Teams einbringen? Also ich warte eigentlich schon so seit 2 Wochen drauf, dass diese Serie reißt. Ich habe irgendwie, das wird denen absolut nicht gerecht, aber irgendwie, weiß ich nicht, diesen richtigen Favoritenstatus will ich ihnen irgendwie nicht geben. Dafür sind es die Atlanta Hawks. Wie gesagt, das wird ihnen absolut nicht gerecht. Aber die sind for real. Die sind wirklich for real. Die sind Erster im Osten, die pulvern alles weg. Und wir haben es ja vor 1-2 Wochen schon mal gesagt, auch die Teams im Westen, die ja potenziell eigentlich stärker sind, eins nach dem anderen weggeblasen. Ja klar, das Spiel wird ein anderes in den Playoffs. Aber gerade wenn du dann auch Low-Post-Scoring brauchst, da würde ich mir schlechtere Kandidaten vorstellen können als ein Al Horford in der Form, in der aktuell ist, und auch Paul Millsap. Über das Shooting von Kyle Korver braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Ja, ich kann mir schon echt gut vorstellen, dass die Hawks auch diesen Run weiter rennen werden. Dazu vielleicht mal kurz eine kleine Nachfrage an dich. Die Hawks haben im Grunde nicht den Superstar, den du gerade genannt hast. Wer wird denn von denen ins All-Star-Team berufen? Alle oder keiner? Wie viele Antworten darf ich jetzt geben? 4 oder? Ja, also ich meine, es wäre schon krass, wenn wir uns auf 3 Leute einigen würden, weil das normalerweise hast du wirklich nur bei so Überteams diesen, Bosch, Wade, LeBron Trios dann irgendwie die Möglichkeit, dass wirklich 3 Spieler in von einem Team ins All-Star-Team berufen werden. Ich glaube, realistisch wären vielleicht 2. Und das ist umso schwieriger, weil du eigentlich 4 Anwärter hast. Ne? Du hast halt Paul Millsap, du hast Horford, du hast Jeff Teague und Dennis Schröder, nein Quatsch, Kyle Korver. Und ich würde persönlich, ich glaube, das wusstest du auch, sehr gerne Kyle Korver einfach sehen, weil ich glaube, sowas muss belohnt werden. Der Mann kennt genau seine Rolle, füllt die perfekt aus, beziehungsweise perfekt ist wahrscheinlich sogar zu schwach, weil es gab noch nie einen Spieler, der wirklich es geschafft hat, 50-50-90. Sprich 50% aus dem Feld, 50% von der Dreierlinie und 90% von der Freiwurflinie zu werfen. Und ich glaube, es muss nicht immer super flashy sein und das Gesamtpaket, wenn ein Spieler absolut elitär ist in dem, was er macht, dann gehört er meiner Ansicht auch durchaus ins All-Star-Team. Was halt auch krass ist, glaube ich, dass, ohne dem All-Star-Game jetzt zu viel Gewicht geben zu wollen, aber es wird ja keiner von den Atlanta Hawks über die Fans kommen. Das heißt, die müssten alle von den anderen Trainern nominiert werden. Und ich glaube, die Trainer wissen schon ganz genau, was für ein perfekter Basketball da gerade gespielt wird. Insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Kyle Korver eine Chance hat, weil die Trainer so eine Leistung natürlich eher honorieren als die Fans, die irgendwie Blake Griffin ein paar Dunks ziehen sehen wollen in so einem Spiel. Ja, ich bin mal gespannt. Aber unter 2 wäre ich schon echt enttäuscht. Und das wird dem Projekt und der Saison auch nicht gerecht werden. Ja, und dann, weiß ich nicht, muss man sich natürlich anschauen, wer sonst so in der Favoritenrolle ist. Vielleicht gucken wir uns das auch nochmal an bis Februar, wenn es dann zum All-Star-Game kommt. Aber Jeff Teague wäre natürlich naheliegend. Ich würde allerdings gerne nochmal ein zweites Mal Paul Millsap sehen, weil der für einen Groß- oder für einen Tweener, Tweener vielleicht für euch, die es nicht wissen, da bezeichnet man immer einen Spieler, der nicht Fisch, nicht Fleisch ist, sprich der zwischen den Positionen anzusiedeln ist. Und Paul Millsap ist eigentlich zu klein für die 4, aber dann doch nicht athletisch genug, um auf der 3 spielen zu können. Und das ist auch mal was Positives, oder er ist wirklich ein Zeichen, dass es was Positives sein kann, wenn man dazwischen spielt. Es hat super schnelle Hände, er kann den Fastbreak super gut mitlaufen, besser als die meisten Vierer, ist sehr agil, hat ein gutes Footwork. Trifft den Dreier. Trifft den Dreier seit 2 Saisons jetzt mittlerweile, hat sich also weiterentwickelt. Echt gefährlich. Insofern, würde ich ihn gerne sehen. Al Horford ist jetzt auch mittlerweile wieder auf dem Niveau, wie wir ihn kennen, und wahrscheinlich mittlerweile auch wieder einer der most underappreciated oder underrated Spieler der Liga. Vor allem geile Moves in der Offense. Das hat ja ein bisschen gedauert am Anfang der Saison, aber jetzt, gucken wir mal. Ja, ihr wundert euch vielleicht, wo jetzt das fünfte Contender- oder Pretender-Team geblieben ist. Ich denke, wir rechnen auch damit, dass die Chicago Bulls durchaus einen Splash machen werden in den Playoffs. Ich jedenfalls glaube, dass sie das Team sind mit dem meisten Talent im Osten, durch die Bank weg, wenn man sich den Kader anschaut. Wenn sie bis dahin noch laufen können. Genau, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso wir sie jetzt ein bisschen in diese andere Kategorie nehmen, heiß oder kalt. Wäre jetzt wahrscheinlich jetzt ein bisschen viel genannt, zu sagen, dass sie kalt sind, aber es gab jetzt eine doch kräftige Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers, wo es auch ein bisschen rumort hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Brandrede oder Wutrede gab, weil das ist absoluter Quatsch. Derrick Rose war einfach nur ein bisschen angepisst nach dem Spiel. Nicht in dieser Tonlage. Genau, und aber vielleicht einfach mal deine Einschätzung, woran hapert's? Die Offense ist nicht ganz so geölt wie zu Beginn der Saison und vor allem die Defense ist nicht auf dem Niveau der letzten Saison. Da würde ich es auch tatsächlich direkt dann festmachen an der Defense. Letzte Saison waren sie die beste Defense der Liga. Jetzt sind sie die neuntbeste Defense der Liga. Also schon ist es immer noch im oberen Drittel, aber es ist schon deutlich, oder ich glaube, sie sind sogar noch ein bisschen schlechter als die neunte. Deutlich abgefallen. Zwölfte, glaube ich. Zwölfte, ja, okay. Das liegt zum einen mit Sicherheit darin, dass Joakim Noah nicht seine Defensive Player of the Year-Rolle spielt, die er letztes Jahr gespielt hat. Ständig von Verletzungen geplagt. Wenn er über den Platz läuft, hat man das Gefühl, da ist nicht halb so viel Energie und Wut in ihm drin, wie das in der letzten Saison noch war. Und natürlich sind sie verletzungsmäßig gebeutelt, aber das waren sie letzte Saison ja auch. Ich meine, letzte Saison hat Derrick Rose gar nicht gespielt, sie haben immer wieder Ausfälle verkraften müssen, sind eigentlich dieses Jahr so tief, dass sie es auffangen könnten, haben in Jimmy Butler, zu ihm vielleicht mal zwei Sätze, jemanden, der wahrscheinlich schon über den Most Improved Player hinaus ist, also definitiv eine All-Star-Rolle einnehmen sollte, absolut herausragende Saison spielt offensiv, denn defensiv, habe ich mir seine Stats mal angeguckt, passt das Ganze so ein bisschen zum Gesamteindruck der Bulls. In der letzten Saison haben seine Gegenspieler, wenn sie gegen ihn gespielt haben, beziehungsweise Butler gegen sie verteidigt hat, 3,1% schlechter geworfen aus dem Feld. Diese Saison, wenn sie gegen Butler spielen, werfen sie 2,2% besser. Als gegen den jeweiligen Rest der Liga. Als gegen den Durchschnitt der Liga. Das ist schon deutlich. Das ist schon ein großer Gap von der einen zur anderen Saison. Und das liegt mit Sicherheit darin, dass er, dadurch, dass Derrick Rose eben nicht so zurückgekommen ist, wie viele gedacht haben, offensiv so viel Last tragen muss in seinen Minuten pro Spiel, dass das hinten natürlich an ihm zehrt. Ich habe mir heute mal angeguckt, wer so die Assistant Coaches von Tom Thibodeau sind in Chicago. Und ehrlich gesagt, kann ich nur einen als alter Dallas-Fan, Adrian Griffin hat mal gespielt, so ein typischer, war ein schlechter, mittelmäßiger, unterdurchschnittlicher NBA-Spieler, wird mal ein Assistant-Coach-Typ. Sie haben aber niemand wirklich Prominentes da. Häufig haben Teams, die Contender sind, in der Riege der Assistant-Coaches nochmal auch einen sehr profilierten Typ, wie zum Beispiel die Golden State Warriors, die Alvin Gentry haben. Das offensive Hirn hinter den Splash Brothers, wenn du so willst. Phoenix-Head-Coach gewesen. Und das machen viele Teams auch, ich erwähne es halt häufiger, aber dennoch sehr gerne. Auch Dallas hatte beim Championship-Run halt Terry Stotts, der jetzt Head-Coach in Portland ist, und Dwayne Casey als Defensive-Coordinator, wenn du so willst, der jetzt in Toronto Head-Coach. Und das brauchst du teilweise, weil du auch manchmal ein gewisses ein Gegenpol bilden musst zu dem Headcoach. Also eine Dynamik. Genau. Und du weißt halt, dass Thibodeau bei Chicago halt extrem defensiv lastig orientiert ist, dass er auch sehr harte Trainingssessions ablaufen lässt. Und da würde ich mir wünschen, dass es jemand gibt, der den Respekt genießt, dann auch mal zu sagen, nee, machen wir nicht, weil ich habe jetzt letztens gelesen, es gibt wenig Kritik an der Rotation von Thibodeau. Und da muss ich sagen, Das muss er doch sehen. Weil irgendwann wird's da knallen und dann fällt Noah halt mal 2 Monate aus und dann hast du keine Homecourt Advantage. Ja, oder Gasol. Gasol in seinem hohen Alter spielt auch irgendwie 35, 36 Minuten pro Spiel. Butler hat man immer gesagt, der hat einen Körper wie ein Pferd, der kann das schon aushalten. Ja, aber man sieht ja, dass die Defense drunter leidet. Und das ist jetzt gerade so ein kleiner Mid-Season-Slump irgendwie, den Chicago hinlegt. Und meinst du denn, er lernt daraus und gibt jetzt auch mal Mirotić, also nicht seine 20, sondern seine knapp 30 Minuten? Und Taj Gibson war letzte Saison absolut Sixth Man of the Year, ganz weit oben. Spielt überhaupt jetzt keine... Auch eigentlich. Ja, jetzt auch, aber spielt nicht die Rolle, die er eigentlich einnehmen könnte. Ja. Weil du könntest ja durchaus mal sagen, hey, wir nehmen so ein San Antonio-Prinzip und die Back-to-Back-Sitzka-Soll jetzt. Nee, ich glaube, so schlimm es sich auch anhört, ich glaube nicht, dass er das groß sieht. Ich weiß nicht, jetzt sind sie sogar 4,5 Spiele vor den Cavs auf Rang 5 und gerade vor dem All-Star-Game oder dem All-Star-Break ist es ja, wo mehr oder weniger eine Woche Zeit ist, da musst du einfach genau so, wie es auch die anderen Top-Coaches der Liga jetzt alle machen, das ist nicht mehr nur Popovich, der sagt, hey, jetzt kriegt ihr eine Night off, da musst du einfach zusehen, dass du vielleicht dem Joakim Noah einfach mal 3 Wochen Ruhe gibst. Wie und LeBron, dann bist du halt 500 in dem Zeitraum, ja, gewinnst also genauso viele Spiele, wie du verlierst und dann ist das halt so. Hauptsache, du bist halt im April irgendwie fit und hast halt gesunde Spieler und die nicht irgendwie 80% auf einem Bein rumlaufen. Das halte ich für gefährlich. Kommen wir vielleicht dann zu einem Team, was wieder ein bisschen Oberwasser gewonnen hat, die Charlotte Hornets, die 7 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen haben, zu unserer Überraschung. Wir haben beide gesagt, hey, das wird sehr schwierig, jetzt da was gewinnen, da man Lance Stevenson auf der Bank im Anzug schmoren lässt und Big Al verletzt ist. Das ist jetzt beides passé. Lance spielt wieder ein bisschen. Ja. Sie haben ihn traden wollen zu den Brooklyn Nets, so hieß es mal, oder mit den Brooklyn Nets, zu einem dritten Team vielleicht, für Brooke Lopez. Das ist nicht zustande gekommen. Ich gehe davon aus, vielleicht auch gleich deine Einschätzung nochmal, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. Jetzt ist aber Big Al wieder zurück. Das Team hat seine Identität gefunden, hat in Kemba Walker einen jungen Anführer der Truppe. Das tut dem Team, glaube ich, sehr gut, dass man jetzt so ein bisschen eine Hierarchie gebildet hat, dass man, so scheint es jedenfalls, Lance Stevenson ein bisschen außen vor lässt und dass es da eine Teamhierarchie gibt, dass Michael Kidd-Gilchrist zurückkommt und seine super Defense spielt und den neuen Jumpshot, den er hat, manchmal an den Mann bringt und Backsteine wirft. Ja. Aber ja, insofern vielleicht dann direkt nochmal eine Frage an dich. Es gibt jetzt einige Teams, die im Osten um die unteren Ränge mitspielen wollen in den Playoffs, haben also Teams wie Detroit oder Charlotte dann aufgeschlossen zu den anderen Teams, die da vorher schon standen, wie Brooklyn oder Miami. Insofern vielleicht die Frage an dich, wen du derzeit außerhalb des Playoffs-Rennens siehst. Zwei Teams können reinkommen als 7. und 8. jeweils und 3 Teams nicht. Insofern von den 5 Teams, die ich dir nenne, welche siehst du definitiv nicht in den Playoffs? Ist es Miami, Brooklyn, Charlotte, Detroit oder Indiana? Mhm. Also, vielleicht noch ein Satz zu Lance Stevenson, auch zu dem Traden. Ich glaube, jetzt, wo er wieder zurück ist, sein Trade-Value war ja nie geringer als in den letzten Wochen. Und ich glaube, jetzt wollen sie ihn vielleicht noch mal ein bisschen spielen lassen. Im letzten Spiel hat er, glaube ich, auch irgendwie 8 Rebounds und 6 Assists oder so aufgelegt. Sein Shooting ist natürlich nicht das, was in Indiana war, aber da wird sich bestimmt noch was tun, das glaube ich auch. Du hast schon gesagt, zu den Brooklyn Nets hätte er vielleicht gehen sollen. Deswegen sehe ich Brooklyn außerhalb der Playoffs. Und zwar deswegen, Deron Williams fällt für eine längere Zeit aus, ob er jetzt eine wichtige Rolle gespielt hat oder nicht. Ein guter Point Guard ist er trotzdem und wäre wichtig fürs Team gewesen. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich Brook Lopez noch traden werden. Und das Team soll verkauft werden, es ist total viel Unruhe. Du hattest letzte Woche mal so treffend gesagt, dass Joe Johnson zum Beispiel so ein 9-to-5-Player ist, der mir nicht mehr macht, als er soll. So, finde ich, sieht das ganze Team aus, bis auf Plumlee tatsächlich, der seine Rolle da ganz gut ausfüllt. Und deswegen glaube ich, für Brooklyn wird es noch ein bisschen weiter bergab gehen. Miami hatte ich in meiner Season-Preview eigentlich aus den Playoffs raus. Glaube aber, allein durchs Ausschlussverfahren jetzt, dass Miami in den Playoffs landen wird, auch wenn ich sie nicht so für überragend halte, dann ist aber wahrscheinlich in der ersten Runde Feierabend. Ich glaube, dass Detroit reinrutscht, tatsächlich. Ich glaube, es wird knapp zwischen Charlotte und Detroit. Ich glaube, Detroit macht's am Ende. Indiana sehe ich da tatsächlich abgeschlagen. Ich glaube nicht, dass das noch was geben kann. Aktuell glaube ich, dass Detroit ein bisschen die Nase vorhat. Ich glaube auch, Detroit wäre ein bisschen besseres Playoff-Team tatsächlich. Einmal wegen den beiden großen Typen da vorne drin und auch wegen Stan Van Gundy. Es kann so oder so ausgehen. Ich glaube, der 8. Platz wird zwischen Detroit und Charlotte entschieden. Und wenn ich mich jetzt heute entscheiden müsste, würde ich sagen Detroit. Ja, Größtenteils sehen wir das ähnlich. Ich hoffe und denke allerdings auch, dass sich da Charlotte durchsetzen wird in dem, okay, in dem Wettkampf. Werden wir sehen. Ich finde es einfach auch schön, irgendwie Big Al in den Playoffs zu sehen. Letztes Jahr gegen Miami in der Serie hat er sich im ersten Spiel den Fuß verletzt. Da hat er wirklich dominiert. Dieses Jahr ein bisschen ruhiger. Ich bin aber auch ein riesen Kemba Walker-Fan. Ich weiß noch, als er in die Liga gekommen ist als Rookie, erstes Franchise-Team bei NBA 2K, was ich genommen habe, stundenlang gezockt, war natürlich, waren die Bobcats damals noch dann, damit ich möglichst viel Kemba Walker Crossover Ankle Breaker machen kann. Ja, mal schauen. Ich glaube, wir wissen beide oder sehen beide, dass das ein enges Rennen wird und dass Brooklyn da momentan nicht die besten Karten hat. Wir sind uns einig, dass Miami reinkommt wahrscheinlich, ne? Ja, Luol Deng ist vermisst in Amerika, habe ich gehört. Das stimmt. Sie suchen seine Spielintensität, ist irgendwie nicht mehr derselbe. Einer der Thibodeau hat mich in den Ruinen gespielt, Alumni. Schade, das Signing ist bisher nicht so gut aufgegangen, sind allerdings auch nur 2 Jahre, insofern sind sie flexibel. Aber ich glaube schon, dass das kein Selbstläufer ist. Die müssen schon zusehen. Die Frage ist, wie viel kann Wade noch spielen? Der wird einige Spiele noch aussetzen müssen. Sie sind recht dünn. Wie lange bleibt his Sanity? Sanity und wann wird es wieder zu Hassan Whiteside, bringt 5 Punkte und 3 Rebounds? Insofern. Ich glaube Miami tatsächlich, weil A, das Team, viele Spieler aus dem Team sind Championship und Playoff erfahren, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das noch eine Rolle spielen wird. Und nicht viele von den anderen Teams haben 24-10 Typen wie Chris Bosh in ihrem Team, was vielleicht auch nochmal den Ausschlag geben könnte. Denn Chris Bosh, ob Miami jetzt gut spielt oder nicht, spielt für mich trotzdem eine überragende Saison. Ihm wurde gesagt, du kriegst einen Riesenvertrag, du wirst jetzt der Chef im Team, was Spielzeit angeht, was Touches angeht, und das hat er auch perfekt hat übernommen. Gemacht bisher, ja. Gut, kommen wir, bevor ich noch ein, zwei Injuries zusammenfasse, zu einem Team im Westen, über die wir doch jetzt nochmal sprechen wollen. Haben wir beide geschrieben, als wir darüber gesprochen haben, was wir heute behandeln wollen, haben wir gesagt, hey, wir würden gerne über Reggie Jackson sprechen. Und damit sprechen wir natürlich auch über die Oklahoma City Thunder, die ja nach wie vor so ein bisschen gieren und ich glaube, so mit das Team sind, das keiner spielen möchte in den Playoffs. Das wird jetzt schon ein bisschen gemunkelt teilweise, ob dann irgendwann die Teams, die oben stehen, vielleicht an erster oder zweiter Playoff Stelle, Tanking. Playoff-Tanking, da irgendwie Spiele extra verlieren, um nicht auf OKC zu treffen. Was sagst du dazu? Ich habe da echt eine Meinung, die vielleicht nicht ganz so konform ist mit der derzeitigen Meinung, aber wie siehst du die Saison auch mit dem Trade jetzt mit Dion Waiters? Also A, sind sie ja noch nicht in den Playoffs und die letzten Spiele, auch seitdem jetzt Durant und Westbrook wieder zusammenspielen, waren jetzt teilweise richtig gut, teilweise aber auch echt nicht so überragend, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Also viele haben ja gesagt, naja, Leute, wartet mal ab, wenn die beiden wieder da sind, dann gibt's den Überrun und dann werden die von hinten das Feld total aufrollen. Das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Ich glaube, der Racket in den letzten 10, 15 Spielen ist positiv, aber doch recht ausgeglichen eigentlich, weil da schon viele Spiele dabei waren, wo sie sich auch mal den ein oder anderen Lapsus geleistet haben. 6-4. 6-4, ja. Wenn die in Topform sind, dann willst du natürlich Kevin Durant und Russell Westbrook nicht spielen, das glaube ich schon. Aber naja, so eine Saison nagt natürlich auch an dir, wenn du von hinten gucken musst, du wirst keinen Homecourt haben, du spielst dann potenziell gegen Golden State oder gegen, wer weiß, wer da noch klettern wird. Das kann natürlich auch in einem First-Round-Upset dann enden für Oklahoma City und ich glaube, dann brennt da richtig der Baum. Ja, also ich denke, dass der Baum auf jeden Fall brennen wird am Ende der Saison, weil die Ceiling des Teams sehe ich in der zweiten Runde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ohne Homecourt mit den Kaderproblemen, die sie haben, mit Dion Waiters, einem unzufriedenen Reggie Jackson, muss man natürlich abwarten und gucken, ob da noch ein Trade passiert und wer vielleicht eventuell das Team verstärkt, dass sie da in die Conference Finals einziehen. Werden jetzt einige rufen Blasphemie. Weißt du nicht, dass Kevin Durant und Russell Westbrook 2 der besten 10 Spieler oder vielleicht sogar an guten Tagen 2 der besten 5 Spieler der Welt sind? Doch, weiß ich wohl. Ich weiß aber wohl auch, dass OKC 0 Low-Post-Scoring hat, weil Ibaka ist mittlerweile ein Mitteldistanz-Dreierschütze. Deswegen sollte ja Brook Lopez kommen vielleicht. Ne? Du du hast ein richtiges Coaching-Problem. Oh ja. Du hast mit Scott Brooks einen der defensivsten, und das meine ich eher mit passivsten Coaches der ganzen Liga, der von Playcalling jetzt nicht unbedingt oder da nicht unbedingt promoviert ist im Playcalling-Business. Und da ist ohnehin jetzt in den letzten Jahren gemunkelt worden, ja, kann er sich in eine neue Saison retten? Meiner Ansicht nach ist der nächste Saison auf jeden Fall gefeuert, unabhängig ja. davon, wie es ausgeht. Also außer natürlich Championship oder Western Conference gewonnen. Aber wie gesagt, das glaube ich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber gepaart mit einem Spieler, den ich besonders ins Herz geschlossen habe, Dion Waiters, ist das natürlich nicht der beste Ausblick, meiner Ansicht nach. Ja, also bei Scott Brooks muss ich sagen, er ist ein Coach, glaube ich, der junge Spieler unheimlich gut entwickeln kann. Das haben auch in den frühen Jahren immer wieder Durant und Westbrook gesagt, dass sie sich da total wohlfühlen. Aber jetzt hat er eine fertige Mannschaft zur Verfügung und auch wirklich starke Charaktere, Stars in der Liga. Ein starker Charakter mit Waiters ist noch dazugekommen oder ein schwieriger Charakter. Und ich glaube, wenn es zu Problemen kommen wird, dann glaube ich, ja, wie du sagst, einmal ist es das Low-Post-Scoring und B, ist es diese Rolle von der Bank, was wir jetzt, wo wir eigentlich dann zwei, drei Sätze drüber verlieren wollten, Reggie Jackson und Dion Waiters. Weil beide von denen wollen ihre Minuten von der Bank. Reggie Jackson ist gewohnt, aus den letzten Jahren zu sagen, ich will Starter sein, weil die Chefrolle von der Bank gehört mir ja sowieso schon. Das beansprucht jetzt Dion Waiters auch, der sagt, ja, ich kriege jetzt super Touches und in Cleveland war alles scheiße und jetzt werde ich endlich gewürdigt. Ich glaube, dass es zu einem Problem werden kann, wenn Dion Waiters sich in den Playoffs 20 Schüsse nehmen wird und dass dann auch ganz schnell ein Russell Westbrook oder ein Kevin Durant sagt, nee, mein Freund, dann bleibst du wieder bei 10 Minuten, weil an Reggie wissen wir, was wir haben. Welcher Fight, Trainingsfight ist wahrscheinlicher? Lance Stevenson gegen Gerald Henderson oder Reggie Jackson gegen Dion Waiters? Ich glaube tatsächlich, bei OKC ist Kendrick Perkins derjenige, der da den Bud Spencer Narkosehammer auspacken würde, als so ein bisschen Chef der Kabine. Aber ich glaube, Lance ist eine Ratte. Ich würde mir lieber Lance angucken tatsächlich. Ja, also ist dieser One Punch und dann läufst du ganz schnell noch hin und sagst, ja was, komm doch. Ja. Aber gut, auf einer bisschen ernsteren Basis wollten wir natürlich auch kurz nochmal über Reggie Jackson sprechen, bevor wir dann, glaube ich, auch zu unseren Awards kommen. Reggie Jackson, du hast es erwähnt, gerade was dein Team betrifft, ist eine ziemliche Begehrlichkeit gewesen nach den ersten 20 Spielen. In Hinblick auf seine Free Agency nächstes Jahr hat er, als Westbrook und KD ausgefallen sind, knapp 20 Punkte, 5 Boards, 8 Assists geliefert. Hat gezeigt, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Starter in dieser Liga sein kann und sich nicht verstecken muss vor den ganzen Point Guards, die ja mit ihrem Spiel die Liga berauschen. Insofern war man doch sehr überrascht, als man dann gesehen hat, dass er in ein tiefes Loch gefallen ist. Nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Das sieht man ziemlich gut an der Körpersprache. Er hat defensiv bisher so die letzten 20, 30 Spiele eine katastrophale Saison abgeliefert. Und offensiv ist er da sehr zu dem ISO-Play übergegangen, wenn er auch gute Drives anbringt. Ist das ein bisschen bedenklich? Was mich nochmal aufhorchen hat lassen, war, dass er irgendwie gefragt worden ist, ja, wieso hast du denn im vierten Viertel jetzt auf der Bank gesessen, als Dion Waiters gespielt hat? Da hat er nur gesagt, ja, wait and see. Und hat dann nichts gesagt. Und für mich bedeutet das, okay, der ist mit einem Fuß aus der Tür. Das glaube ich auch. Ich glaube, also auf jeden Fall, egal ob er jetzt noch viele Minuten von der Bank kriegen wird oder vielleicht sogar in den Playoffs im vierten Viertel ein Double Backcourt mit Westbrook und Reggie Jackson spielen wird, glaube ich, dass er im nächsten Jahr weg ist. A, will er endlich eine Chefrolle in einem Team haben und die wird er auch bekommen, und B, will er auch einfach Cash haben. OKC ist dafür bekannt, dass sie nicht über einen Salary Cap groß gehen wollen. Wenn sie das machen würden, dann wahrscheinlich mit dem Lopez Trade, der da noch so ein bisschen in der Schwebe hängt. Aber das ist natürlich auch schon irgendwo ein Schlag ins Gesicht, dass du erst keine Starterrolle kriegst und dann wird dir noch Dion Waiters vor die Nase gesetzt, der sich in der Presse hinstellt wie der neue Halsbringer, und Kevin Durant sagt direkt, oh, das ist der neue James Harden für uns und bla bla bla. Klar, der ist auf jeden Fall nächstes Jahr weg, das denke ich schon. Chancen in Prozent, dass Jackson nach der Trade-Deadline noch zum Team gehört? 50-50, glaube ich. Ja. Also oder? Mehr auf jeden Fall nicht. Also kommt ein bisschen drauf an, was geboten wird. Genau. Aber wenn sie Brook Lopez holen, dann glaube ich, und sie haben Dion Waiters dann geholt, um das Scoring von der Bank zu bringen, weil sie sagen, Reggie Jackson ist im Sommer eh weg. Ja, vielleicht, wenn irgendein Team sagt, hey, wir schmeißen einen Pick mit rein oder sonst was, dann glaube ich, dass OKC da auch nicht so lange zögern wird. Ja, wäre natürlich die Frage, ob das so ein klassischer Panic-Move wäre. Vom Spielerischen her wird es Sinn machen, Brook Lopez zu holen, hat aber nächstes Jahr eine Spieleroption, das heißt, würde die ganze Cap-Flexibility auf jeden Fall zerstören von das OKC. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, Brook Lopez geht aus seinem Vertrag raus im Sommer, weil, überleg mal, er hat glaube ich 17 Millionen noch fürs nächste Jahr oder so, was er ziehen könnte. Ich glaube, schlauer wäre es für ihn, wenn er nochmal einen 3-4-Jahres-Vertrag unterschreibt mit 8 Millionen pro Jahr, um seine... Bevor die Füße kaputt gehen. Ganz genau, bevor alles bei ihm kaputt ist, dass er so seine eigene Rentenversicherung, Lebensversicherung damit noch abschließt. Ist nur meine krude Theorie, kann wahrscheinlich auch sein, dass er sagt, nee, ich will noch einmal 17 haben und dann ist gut. Aber naja, ich bin gespannt. Aber ich glaube auch, dass... Ich fände es ja geil, natürlich fände ich es immer geil, wenn die Knicks sich so jemanden wie Reggie Jackson holen würden, aber ich glaube, in der zweiten Garde würde Calderon gar nicht so schlecht als Backup vielleicht für OKC passen. Calderon gegen Reggie Jackson einzutauschen wird natürlich niemand außer der Owner der Sacramento Kings machen, aber vielleicht schmeißen wir noch Tim Hardaway drauf oder was weiß ich was. Calderon? Calderon? Calderon? Stauskas? Ja, wo wir gerade bei Trades sind, noch drei Quick-Hitter sozusagen. Ich weiß nicht, du kannst einfach einwerfen, wenn du was ergänzen möchtest dazu, nur dass ihr informiert seid. Austin Rivers spielt jetzt bei seinem Vater, Doc Rivers, dem Coach der Clippers. Da gibt es jetzt vielleicht nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen doch einen Kommentar von dir zu. Ja, ihr müsst wissen, Doc Rivers ist nicht nur Coach Los Angeles Clippers, sondern eben auch GM, General Manager, und ist demnach für die Trades verantwortlich. Und Austin Rivers hat zwar gezeigt, dass er Potenzial hat, aber durch schlechte Wurfauswahl, fehlende Spielübersicht, Turnover-prone, hat er sich so ein bisschen aus den Notizbüchern der Scouts gespielt. Und es schien, als sei jetzt Los Angeles die letzte mögliche Destination für ihn, ne? Das glaube ich auch. Ich glaube, er hat ihn nur gesigned, weil er wüsste, dass sein Sohn sonst aus der Liga geflogen wäre. Ich glaube, es hätte keinen anderen Landing-Spot für Austin Rivers gegeben. Und Bill Simmons sagt das in seinem Podcast immer so schön, dass der GM Doc Rivers oder der Coach Doc Rivers den GM Doc Rivers hasst. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Edo Dokoglu, Glenn Davis, ganz genau, das ist auf keinen Danny Fall Granger, die Position. Und das kannst Spencer Hawes. Jordan Farmer. Das sind alles Typen, Austin Rivers ist nicht der, den die Clippers brauchen. Um Gottes Willen nicht. Und die Gerüchte waren auch schon in den letzten Tagen, genau, ja, dass Tayshaun Prince vielleicht geholt werden soll. Das ist alles nur so ein bisschen Stückwerk, aber Austin Rivers ist es nun wirklich nicht. Ich glaube, der Papa hat dem Sohn gesagt, komm, ich bin in der Position, dir nochmal eine Chance zu geben in der NBA, und das mache ich hiermit auch, weil spielerisch und perspektivisch für die Western Conference in den Playoffs, ich bitte dich, keine einzige Minute in den Playoffs würde ich Austin Rivers spielen lassen. Nachdem die Detroit Pistons das extrem wertvolle Three-Point-Shooting von Josh Smith verloren haben, mussten sie natürlich nachbessern. Das haben sie gemacht mit Anthony Tolliver, der von den Suns kommt. Klassischer Journeyman, wie man so sagt, der den Dreier ganz gut trifft. Hat ihn in den ersten Spielen jetzt schon ganz gut von der Bank geholfen. Macht genau das, was von ihm verlangt wird. Ganz sinnvoller Trade. Haben nicht wirklich was abgegeben für die Suns, die ihn dieses Jahr erst unter Vertrag genommen haben. Bisschen Eingeständnis, dass Marquise Morris doch besser auf der 4 ist als gedacht. Jo. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch nicht mehr drüber sagen. Trades, die vielleicht geschehen, bei der Factory of Sadness, Minnesota. Wie gemein. Die haben ein paar Jungs, Kevin Martin, Mo Williams, Nikola Pekovic, die wahrscheinlich nicht unbedingt in einem Seven-Win-Team, das Minnesota derzeit ist, spielen sollten. Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen, oder? Das Telefon läuft heiß. Glaube ich auch, ja. Das sind keine Perspektivspieler. Gerade bei Pekovic habe ich das Gefühl, der wurde in der letzten Ecke in der Halle von Minnesota die ganze Saison versteckt. Und auch bei Kevin Martin hat erst gegen uns, gegen die Knicks 36 Punkte gemacht, und am nächsten Tag hat er sich die Hand gebrochen und war vom Erdboden verschluckt oder sich sogar dabei die Hand gebrochen, was noch peinlicher für uns wäre, wenn das so wäre. Ja, glaube ich auch. Da wird vor der Trade-Deadline mit Hängen und Würgen versucht, irgendeinen davon noch loszuwerden, einen Draft-Pick stealen, ein, zwei Second-Rounder, einen First-Rounder, wie auch immer. Gucken wir mal. Ja, vielleicht bevor wir zu den Awards kommen, die jede Woche kommen, noch eine letzte Anmerkung. Wird so in das Buch kommen, was man als GM nicht machen sollte. Das ist bei den Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks haben ein bisschen Probleme im Frontcourt gehabt, jetzt wo Larry Sanders noch 10 Spiele suspendiert worden ist von der Liga wegen Marihuana. Nutzung, Besitz, alles gleichzeitig. Procedure as Ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch mehr oder minder aus der Liga fliegen wird. Kann ich mir also auf jeden Fall nicht mehr in Milwaukee in der Zukunft hat. Haben wir aber letzte Woche schon besprochen. Deshalb haben sie den alten Buddy von Jason Kidd, Kenyon Martin, der 350 Jahre alt ist, zu einem 10-Tages-Kontrakt unterschrieben, was ja in Sicht okay ist. Ne? Sind alte Buddies, kennen sich, wieso nicht mal ein 10-Tages-Kontrakt, kann niemand schaden. Man darf aber nur 15 Spieler im Kader haben, deshalb haben sie den Point Guard Nate Walters gewaved, also aus dem Team gestrichen. Auch nicht so schlimm, kriegt kaum Spielzeit. Doof nur, wenn sich dann der Backup Point Guard Kendall Marshall den Kreuzband in London, heißt, ich habe es live gesehen. Und sie jetzt ohne Backup Point Guard dastehen. Und das ist natürlich eine Sache, die einem GM nicht wirklich passieren darf oder sollte. Schade um Kendall Marshall, dass die Saison gelaufen ist. Der zweite ACL-Tear, also Kreuzbandriss nach Jabari Parker. Der Typ mit der geilsten Bank-Celebration. Die Ente. The Duck. Müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, vor 1-2 Wochen war das, als Brandon Knight und Giannis 1-2 Dunks hintereinander gerissen haben, was da auf der Bank in Milwaukee los gewesen ist. Die geilste Celebration kommt von Kendall Marshall. Ja, du hast recht, das mit Kenyon Martin ist ein absolut, so wie Austin Rivers und Doug Rivers, ist das ein Buddy-Deal zwischen Kidd und Kenyon Martin. Kenyon Martin hat wahrscheinlich gesagt, hey, ich kann meine Miete aktuell nicht bezahlen, hast du nicht was? Und dann ist jetzt sogar schon der zweite 10-Day-Contract hintereinander. Naja, gucken wir mal. Ja. Kommen wir zu den beiden Awards. Ihr kennt's, der Freak of the Week und Stinker der Woche. Müssen wir uns ein bisschen sputen, damit wir die Boston Celtics noch besprechen können, die wir adoptiert haben diese Woche. Deswegen auch ein schnelles Intro, hoffe ich. 1, 2, 3. Es will nicht laden, dann mache ich selber. Okay, James Harden ist mein Freak of the Week. Fragt ihr euch vielleicht, der hat doch gegen Golden State Warriors nicht sonderlich gut performt, 4 von 15. Hat aber sonst eine hervorragende Woche gehabt. 31, 9 und 10 bei Traumquoten gegen OKC. Und dann 45 Punkte. Geil. Bei 18 Würfen nur gegen Indiana. Ihr müsst euch jetzt mal kurz vorstellen, wenn er 18 Würfe genommen hätte, nur Zweier und alle sind drin. 18 von 18 hätte er 36 Punkte. Er hat 45. Das hat mich natürlich veranlasst, ein bisschen bei Basketball Reference zu stöbern. Er ist nämlich nur einer von bisher 5 Spielern seit 1985, dem Beginn der Datenbank von Basketball Reference, der mindestens 45 Punkte mit 18 Würfen erreicht hat. Das ist Effizienz, wie sie im Brockhaus steht. Ja, ein weiteres Statement dafür, wo wir ihn letzte Woche in die MVP-Conversation auf den ersten Platz gehoben haben, ist, glaube ich, dieses Spiel ein weiterer Meilenstein dafür. Mein Freak of the Week, ganz schnell, ist Tyson Chandler. 3 Spiele in Folge lang 16 Rebounds aufgelegt. Genau das, wofür sie ihn geholt haben, das, was er in New York letztes Jahr nicht so machen konnte. Im Spiel gegen Memphis, gegen die großen Jungs aus Memphis, 10 und 16 aufgelegt. Dann im Spiel gegen Denver 11 und 16. Dann einmal ausgesessen. Ich glaube, da hat in dem Spiel gegen Denver fast die ganze Mannschaft von Dallas draußen gesessen. Und dann im nächsten Spiel gegen Sacramento 16 und 17 aufgelegt. Insofern freue ich mich, dass Chandler in dieser Rolle wieder so zurück ist, wie er einmal war vor ein paar Jahren, und hoffe für dich als Dallas-Fan, dass er gesund bleibt. Dann kann es auch was mit einem tiefen Playoff-Run für Dirk werden, denke ich. Ja, das müsste man nur versuchen, indem man den Kader ausbessert und eben im Frontcourt noch ein bisschen was tut. Packt ihn in Watte, kann ich nur sagen. Ja, mal schauen. Honorable Mention vielleicht noch LeBron. Sagt vielleicht, ja, der hat aber 31 Punkte aufgelegt. Wieso ist der nicht Freak of the Week anstatt James Harden? Weil der 45 aufgelegt hat. Ja, also 31 Punkte pro Spiel. James Harden hat nur 29. Zum Vergleich aber, James hat das mit 23 Field Goal Attempts pro Spiel gemacht. Also LeBron James. Mhm. James Harden hat es mit 16 nur gemacht, mit 7 weniger. Das vielleicht soweit. Kommen wir zum zweiten Award, den du, glaube ich, machen kannst, weil wir da denselben Spieler haben. Oh ja. Nehmen wir das Intro noch mit, mal gucken, ob es lädt. Ja, hat geladen. Kyle Lowry. Drei Spiele, Atlanta, New Orleans Pelicans und Milwaukee. Gegen Atlanta 5 von 13 aus dem Feld, gegen New Orleans 4 von 10. Und dann hat er es so richtig krachen lassen, 8 von 25 Let gegen it fly. Milwaukee. Ja, nicht das, was wir von ihm gewohnt sind bisher in der Saison. Absolut untypisch, denn auch für mich sogar ein All-Star-Starter, jedenfalls in meinen All-Star-Votings. Ja, so eine Woche hat vielleicht mal jeder. In dieser Woche ist es scheiße gelaufen. Das sagt jedenfalls die Wurfausbeute und deswegen Stinker der Woche. Stinkt. Nie über 4 Assists pro Spiel. Stinkt. Ich glaube, 3 Niederlagen. Mhm. Stinkt. Insofern berechtigt. Das sind meine sehr eloquenten 2 Cent dazu. Da reicht. Das Spiel dieser Woche, das wir euch schmackhaft machen wollen, ist am Sonntagabend. Das könnt ihr euch sogar anschauen, weil ich glaube, in Deutschland ist das so um 22, 23 Uhr. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. OKC gegen Cleveland. Das Dion Waiters Return Game, das KD gegen LeBron Game, wie ihr es nennen wollt. Geil. Das, welcher Coach ist schlechter, David Blatt oder Scott Brooks? Wer wird zuerst gefeuert? Aber gut. Ja, insofern. Dion Waiters wird heiß laufen. Pass nein, mal auf. Dion Waiters wird 3 von 12 aus dem Feld werfen. Das meine ich ja mit heiß laufen. Ah, okay. So viele Schüsse, wie halt irgendwie in seine Spielzeit reinpassen. Ja. Ich glaube, wenn ich eine Wette aufmachen müsste, Spielzeit gleich Schüsse. In dem Spiel. Na, das ist, 20 er wird Minuten, schon 25 Minuten spielen, glaube ich, das wird schwierig. Aber du kannst sagen, glaub, Spielzeit gleich Punkte. Obwohl, ja, obwohl ich glaube auch, glaub auch nicht, dass er so viel spielt, weil im letzten Spiel hat er echt verkackt und Reggie Jackson hat ein bisschen mehr gespielt. Ja. Naja, wie auch immer, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel, zieht's euch rein. Ich hätte für die Leute, die morgen nicht früh raus müssen, noch ein kleines Schmankerl, Houston gegen Golden State heute Nacht, 4.30 Uhr oder für die Leute, die ganz früh raus müssen, wie ihr wollt. Becker. James Harden hat gesagt im Training, wo er beim ersten Spiel in der Saison, was sie hatten gegen Golden State, nicht so gut ausgesehen hatte, naja, so gut sind die eigentlich nicht. Wollen wir mal gucken, ob die den ersten Platz so verdient haben ungefähr. Das werden mit Sicherheit Steph Curry und Klay Thompson gehört haben und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein richtig gutes Spiel wird heute Nacht. Kommen wir zu unserem adoptierten Team, den Boston Celtics. Jo. Super interessant, sind 13 und 26, ganz klar in einer Rebuilding-Saison. Im Niemandsland der Eastern Conference momentan 13. Platz, haben auch nach den Trades, den sie getätigt haben mit Rajon Rondo, Jeff Green, Brandon Wright, haben wir schon ein bisschen über sie gequatscht die letzten Wochen, 8 der letzten 10 Partien verloren. Insofern, wie immer, wir besprechen die Teams, die Spiele, die sie diese Woche geleistet haben, sagen, was uns da aufgefallen ist, haben uns natürlich ganz genau angeschaut, was sie so machen. Und sprechen dann generell über sie. Ich glaube, das Segment wird ein bisschen größer, einfach über den Rebuild zu sprechen und über ein paar Spieler. Insofern fangen wir einfach mal an mit dem Spiel zu Hause. Am Mittwoch gegen Atlanta. Das haben sie 105-91 verloren. Dazu muss man sagen, dass Atlanta ohne Al Horford und Kyle Korver war. Trotzdem waren die schnellen Hände und die druckvolle Verteidigung der Atlanta Hawks so viel für die Boston Celtics, die sich 16 Turnover geleistet haben. Gleichbedeutend mit 13 Steals und 23 Punkten aus diesen Turnover resultierend. Ja. Und nur Kelly Olynyk, ausgerechnet Kelly Olynyk, hat bei mehr als 5 Würfen mehr als 50% getroffen. Sprich, es war auch der Abend des Backsteins in Boston und deshalb ist das Spiel verloren gegangen. Eine Sache, die mir da extrem aufgefallen ist, wo ich auch ein bisschen vorweggreifen möchte, schon auf das generelle Spielsystem oder eines der Probleme der Boston Celtics, ist, dass das Team recht brav ist. Mit brav meine ich, dass sie fast nicht Freiwürfe oder kaum Freiwürfe ziehen, kaum mal dahin gehen, wo es weh tut. Sie haben mit Salinger und Olynyk große Jungs, die super gerne ihren eigenen Wurf fliegen sehen, anstatt dass sie mal unterm Korb ein bisschen wühlen. 29. in der Liga in Free-Throw-Attempts. Du sagst es, genau. 14 Freiwurfversuche in dem gesamten Spiel und generell, du sagst es, 29. in der Liga in Freiwurf-Attempts. Der Gegner muss die wenigsten Fouls pro Spiel machen. Das zeugt auch davon, dass es meist gegen Boston reicht, nicht unbedingt zu foulen, sondern einfach ein bisschen den Körper vor den Mann zu schieben. Schussfalle. Die meisten Free-Throw-Attempts im Team, was meinst du? Welcher Spieler? Free-Throw-Attempts? Vielleicht Evan Turner oder ja, so? Brandon Bass mit 2,4. Oh wow. 2,4. Aber der kann nicht anders. Ja, aber das ist extrem wenig. Ja, ja, ich meine, das ist einmal an der Freiwurflinie mehr oder weniger. Ja, ja. Und zwei Freiwürfe, fertig. Also das ist schon sehr schlecht. James Young, der Rookie. Ich habe das ist jetzt das Einzige, was ich mir notiert habe. Die Saison-Stats. Ich sag gar nicht Prozente oder sonst was. 10 Spiele gemacht, 6 Minuten im Schnitt. Boah. Bei First-Rounder. First-Rounder, was war er nochmal? 14 oder 17 oder so? Ja, irgendwie die so, Ecke? Ich weiß nicht. Also es hat kaum Spielzeit gesehen bisher, hat in dem Spiel 8 Minuten gespielt, hat dabei 7 Würfe fliegen lassen, 1 von 6 von Downtown und sonst eine empty Statline. Also bin mal gespannt, der wird viel Spielzeit kriegen jetzt oder mehr auf jeden Fall, aber das riecht nach Bust. Ja, ja, kann gut sein. Was mir nur aufgefallen ist noch vielleicht als abschließend zu dem Spiel gegen Atlanta, die Second Unit von Boston ist halt sehr schwach. Atlanta ist im zweiten Viertel, wo traditionell eigentlich in der NBA immer die Second Unit spielt von den Teams. 33-21 ist Boston in Rückstand geraten in diesem Viertel und haben es nie wieder aufholen können. Insofern, die erste Garde ist schon nach den Trades nicht mehr die, die sie mal war, und die zweite Garde ist es ohnehin nicht. Und das gegen Atlanta reicht es für kaum ein anderes Team sowieso. Dann wird es halt schwierig. Zweites Spiel, auch Niederlage gegen die Bulls, 119-103. Da war es eigentlich das vierte Viertel erst, was sie so ein bisschen reingeritten hat, mit 31-17 verloren. Ist auch nicht ungewöhnlich, das hatten wir zum Beispiel bei Milwaukee schon beim ein oder anderen Spiel mal gesagt, dass junge Teams oder Teams, die sich im Rebuild befinden, gerade in den vierten Vierteln das Spiel nicht nach Hause bringen können oder closen. Dafür ist Chicago dann zu stark. Derrick Rose hatte einen guten Tag mit 29 Punkten und die Bulls haben 52% von der Dreierlinie geschossen. Dann wird es halt echt schwer, aber Boston verteidigt den Dreier auch wirklich nicht gut. Insofern kein Wunder, das Closing und das Shooting hat dann zu der hohen Niederlage geführt. Was mich echt überrascht, weil eigentlich hat das Team vor allem halt mit Bradley, mit Smart und dann mit Abstrichen auch mit Turner eine exzellente Perimeter-Verteidigung. Ich kann mir das nur erklären, indem, die Guards häufig ein bisschen einrutschen, wenn die großen Jungs Probleme haben, und die sind nun mal nicht gut besetzt unterm Korb, haben keinen Rim-Protector, dass man dann halt einen Kickout hat. Ich habe das Spiel auch gesehen und muss dazu sagen, Derrick Rose hat sich ein paar wilde Dreier genommen, wirklich, wo Marcus Smart und Avery Bradley richtig gut sind und auch echt eine Pest für den Gegner Point Guard ist, wenn der den Ball bringen muss. Das ist halt unheimlich schwer gegen die beiden. Full Court Press ohne Ende. Und wie du schon sagst, wenn dann ein Team ein gutes Passing Game hat und vor allem ein Big Man wie Pau Gasol, der die Bälle tief kriegt, aber dann gut verteilen kann, dann rücken die Guards wie Bradley und Smart oft rein. Dann steht dann mal ein Jimmy Butler oder ein Derrick Rose frei in dem Fall und die haben einen guten Tag erwischt, dann reicht es halt nicht. Ja. Ja, vielleicht direkt schon das nächste Spiel ging auswärts am Montag gegen die Clippers, ja. Mit 9 Punkten Abstand verloren, 93-102. Man sieht, sie haben ein Problem, Rebounds sich zu angeln. Und sie haben vor allem Problem, dass sie drittletzter in der Liga sind in Blocks. Sie haben niemand, der wirklich als Rim Protector im Lebenslauf stehen hat, zu Recht. Und die Starting Five, das habe ich echt selten gesehen, hatte im Spiel gegen die Clippers insgesamt nur 34 Punkte. Dafür haben dann natürlich 4 Bankspieler zweistellig gepunktet, aber 34 Punkte, die Starting Five, die sind wirklich, wenn Jared Salinger so ein 4 von 13 Tag hat, kommt nicht wirklich viel Offensive von der Bank, von der Starting Five, und das ist echt ein Problem, ne? Das stimmt. Gerade in dem Spiel gegen Blake und DeAndre Jordan, die beide einen Sahnetag erwischt hatten, wird es dann natürlich schwer. Das Spiel habe ich auch gesehen, weil es am Martin Luther King Day in den USA relativ früh war. Boston hat sogar ganz gut aufgeholt. Irgendwann 23 Punkte Unterschied, fast wieder wettgemacht, sind auf 3 Punkte wieder rangekommen. Aber wie gesagt, Blake mit 22, 9 und 6, DeAndre Jordan mit 19, 12 und 6 Blocks hat Kelly Olynyk und Co. richtig misshandelt unterm Korb. Das kann nichts werden. 39% aus dem Feld für Boston. Gibt's ein fieseres Matchup zwischen dem athletischsten Frontcourt der Liga mit Blake Griffin und DeAndre, mit dem unathletischsten mit Jared Salinger und Kelly Olynyk? Ja, das ist schon krass. Ich meine, man hat's ja gesehen, ne? Das erste Viertel hat DeAndre Jordan gemacht, was er wollte. Jeden Rebound, Dunks, hat sich sogar an einem Hook mal versucht. Das würde er sich gegen andere als Kelly Olynyk wahrscheinlich auch nicht trauen. Stichwort Kettenhund-Defense auf dem Perimeter. Die Guards von den Clippers, alle insgesamt zusammen, werfen in diesem Spiel nur 14 von 37. Also weit, weit unter der 45%-Linie. Insofern spricht das für Smart Bradley und Co. Kommen wir dann, glaube ich, auch schon zum generellen Ausblick, genau, der wesentlich interessanter ist, auch für die Fans von Boston, als sich die Spiele in dieser Saison unbedingt anzugucken. Das ist nämlich die Perspektive der Boston Celtics. Du hast das letzte Mal schon erwähnt, dass du vom Rebuild-Ansatz der Boston Celtics nicht unbedingt überzeugt bist. Man muss vielleicht noch kurz erklären, die Boston Celtics haben maximal betrachtet jetzt, ich glaube, 11 First-Round-Picks in den nächsten 4 Jahren. Das schrumpft vielleicht noch zu bis zu 8. Mhm. Trotzdem eine Menge an Rebuilding-Potenzial. Ich habe mir jetzt mal den Kader so angeguckt und die Talente oder die Perspektivspieler und einfach nur ein, zwei Sätze dazu gesagt. Und danach kannst du ja gerne ein bisschen was über den Rebuild-Ansatz sprechen an sich. Jared Sullinger ist, und ich meine das jetzt nicht böse, ich gucke jetzt nur, wer wirklich das Potenzial hat, sage ich mal, eine dritte Option in einem guten Team zu werden. Jared Sullinger ist tatsächlich einfach zu fett und zu faul dafür. Der Junge kann ganz gut werfen und ist sicherlich auch eine Option, wird im Team bleiben, ist aber meiner Ansicht nach nicht athletisch genug und kann dann nicht wirklich viel. Selbiges gilt für Kelly Olynyk, der ungefähr so athletisch ist wie ein Faultier. Und auch einfach nicht die Masse haben wird, in Zukunft gegen große Vierer oder Fünfer sogar dann seinen Mann zu stehen. Tyler Zeller ist für mich zwar ein Arbeiter, aber damit auch nur ein besserer Tyler Hansborough. Ich glaube, der Vergleich passt ganz gut. Der Rookie, James Young, ist bisher unsichtbar. Evan Turner, wenn man ihn überhaupt noch nennen möchte als Talent, ist eigentlich nur ein Übergang und auch ein Tweener. Avery Bradley ist einer der Top-Verteidiger der Liga, auch sicherlich mit einem ganz guten Contract, irgendwie, was war das, 4 Jahre, 32 Millionen. Aber bei einem Contender ist er maximal offensiv die 4. wenn vielleicht sogar 5. Option. Derzeit ist er mit Jared Sullinger die 1. und 2. Option im Team. Und vielleicht als letztes, Marcus Smart, das Loving hebe ich mir für später auf, den liebe ich, den Typ. Vielleicht vorher der letzte, der Perspektivspieler, Jay Crowder, kenne ich ganz gut aus Dallas-Zeiten. Dessen Ceiling ist DeMar DeCarroll. Mhm. Besser wird er nicht. Was ja schon in Ordnung wäre, aber auch kein Franchise-Spieler. Ne? Das sehe ich total ähnlich wie du. Und deswegen komme ich auch direkt zu der Problematik, die ich mit den Picks habe. Viele Picks von den Boston Celtics sind halt, oder die sie von anderen Teams durch Trades bekommen haben, sind sehr heavy protected. Heißt, viele sind erst ab Platz 15, manche werden sogar zu 2 Zweitrunden-Picks, so wie es aktuell aussieht. Und das ist für mich so ein bisschen die Gefahr. Im Prinzip ist es natürlich gut. Picks heißen erstmal Assets, Assets, Assets. Du kannst das in Trades reinwerfen und. Oder darüber selber rebuilden. Die Gefahr ist aber genau die, dass du mit diesen Mittelfeld-Picks in der ersten Runde genau wieder einen Jared Sullinger, wieder einen Zeller, wieder einen Crowder. Avery Bradley, Crowder oder sonst wegen kriegst, um den du nicht wirklich deine Zukunft bauen kannst, sondern du hast dann irgendwann ein Team von Tausenden von jungen Rollenspielern, die du in einem Trade auch nicht wiederum gegen einen Superstar benutzen kannst. Und das Problem in der NBA ist ja immer auch so ein bisschen in den letzten Jahren, Superstars pairen sich gerne mit anderen Superstars. Ja. Davon hat Boston keinen mehr. Ich glaube, was die Trade-Politik von Boston angeht, hat sie ziemlich hart getroffen, dass Rondo sich damals die Achillessehne gerissen hat. Das Kreuzband gerissen hat. Bevor das passiert ist, hätten sie ihn wunderbar als Trade-Asset nutzen können und da richtig viel für bekommen. 2 First-Rounder und Talente. Oder? Absolut. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Und jetzt in Dallas mussten sie zähneknirschend dann auf einen Deal eingehen, der zu dem Zeitpunkt wohl noch der beste war. Wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem für mich. Erstmal ist es cool, dass du junge Spieler hast und es ist auch cool, dass du viele Picks hast. Aber die Gefahr ist sehr groß, im Mittelmaß zu enden mit Rollenspielern, die du nicht wirklich in der Zukunft gebrauchen kannst, denn es gehört schon verdammt viel Glück dazu, auf der einen Seite an Platz 30 einen Jimmy Butler zu draften. Und es gehört auch verdammt viel Glück dazu, dass in den Jahrgängen, wo du gute Picks hast, dass der Draft auch so tief ist, dass nicht wie jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr die ersten 5 bis 10 Picks dir ordentlich weiterhelfen und danach ist erstmal Feierabend. Und das würde natürlich für den Rebuild der Boston Celtics echt problematisch werden. Sie haben 3 positive Dinge, die wirklich Juwelen sind, beziehungsweise 2 davon. Eins ist einfach Potenzial, das ist, um das vorwegzunehmen, Capspace. Mhm. Sie haben einige auslaufende Verträge, das bringt auf jeden Fall Geld oder Geld, das sie benutzen können, junge Leute, die bereits im nächsten Schritt sind und nicht Rookies, dann unter Vertrag zu nehmen. Nächstes Jahr haben sie zum Beispiel nur 34 Millionen Dollar an Gehältern garantiert für 8 Spieler. Darin ist noch die Leiche von Gerald Wallace mit einbezogen. Für 10 Millionen, wenn sie den noch wegkriegen sollten dieses Jahr, kriegen sie nicht. Wird man sehen. Und ich habe mal geguckt, wen sie da eventuell versuchen können, an Land zu ziehen nächstes Jahr. Das wäre zum Beispiel Greg Monroe, der ganz gut passen würde, meiner Ansicht nach, nach Boston. Und die Spieler, die danach kommen, die ich mal rausgesucht habe von möglichen Free Agents, sind alle restricted. Das ist das Problem. Du hast da zum Beispiel Tobias Harris, Enes Kanter oder Draymond Green, die alle gut passen würden, ja, aber die wahrscheinlich alle bei ihrem Team bleiben, außer vielleicht Tobias Harris. Vielleicht auch, wenn Philly Noel oder Embiid abgeben würde, könnte man überlegen, da dran zu gehen. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Asset, was Boston noch hat, ist, dass Danny Ainge im Front Office kein Blöder ist. Ich glaube, er weiß schon, wie das Spiel gespielt wird, auch als GM. Und der junge Coach der Boston Celtics ist für mich ein absolutes Juwel. Asset beziehungsweise Juwel, ganz genau. Unter ihm werden viele jüngere Spieler spielen wollen. Und ich glaube, wie alt ist er? 37, 38. Hat sich absolut schon Respekt in der Liga verschafft, auch bei den größeren Namen. Das könnte auch zu einem... Ja, das, der Capspace, die Tradition der Boston Celtics, Marcus, das man auch nicht vergessen. Ja, Marcus Smart, das könnte dazu führen, dass auch ein großer Name Bock hat, da vielleicht mitzumachen. Gucken wir mal, es ist mit Sicherheit nicht alle Hoffnung verloren in Boston. Ich glaube, die Zukunft sieht vielleicht nicht unbedingt rosig aus für die nächsten ein, zwei Jahre, aber doch positiv und hoffnungsvoll. Insofern, vieles hängt einfach davon ab, was mit diesen ganzen Picks passiert. Ich glaube, die zu sammeln ist die eine Sache, daraus was zu machen ist noch viel schwieriger. Ja, im Hinblick auf die Zeit vielleicht von mir ein paar Punkte noch zu Marcus Smart. Ja. Ich habe vor der Saison ausgerufen, dass ich ihn super gerne als Rookie of the Year sehen würde. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Ist vor allem schwierig, weil er sich extrem zurückhält. Er ist manchmal sogar ein bisschen passiv. Verstehe ich nicht, wieso. Er kriegt Spielzeit, spielt 22 Minuten, nimmt nur 5,5 Würfe pro Spiel. Das ist nur der 12. meiste Wert im Team. Also klar, jetzt ist noch Jeff Green da drin gewesen, aber nimmt sich da sehr zurück. Ich hoffe auch, dass er im Laufe der Saison starten wird, dass dann Evan Turner, der meiner Ansicht nach, du brauchst nicht mit zwei Shooting Guards spielen, lass Smart starten und neben Bradley spielen. Hoffe ich, dass sich da ein bisschen was entwickelt, aber da wird Brad Stevens schon seine Gründe für haben. Ich glaube, um ihn ruhig reinkommen zu lassen, damit, dass er sich akklimatisiert, ja, mit der Second Unit. Und das sieht man auch. Er spielt wahnsinnig ruhig offensiv, hat kaum Turnover, ist so ein bisschen wie auch dieses Jahr Dennis Schröder spielt. Du merkst, dass er das Spiel versteht, dass er ruhiger spielt, nichts forciert, wenig Turnover, viele Assists. Was er halt hat, ist ein super Jumper. Ihr werdet jetzt sagen, okay, der trifft nur 39% aus dem Feld diese Saison. Aber das ist, weil 66% seiner Würfe Dreier sind. Und die trifft er eigentlich ganz gut. Und das ist für einen jungen Spieler super wichtig. Und meiner Ansicht nach hat er alle Anlagen dazu, nicht nur ein Kämpfer, sondern auch ein absoluter Leader zu werden und ein Gewinner, wie es auch so schön ist. Vor allem wegen seiner Defense, vielleicht noch ein letzter Stat, wegen seiner Defense konnte man sich auch leisten, Rondo abzugeben. Rondo, habe ich mir mal angeguckt, seitdem er in Dallas ist, macht die Defense der Dallas Mavericks um 11 Punkte besser, während er auf dem Platz steht. Also 107 Punkte kassieren sie pro 100 Possessions, wenn Rondo nicht auf dem Platz ist, und nur 96, wenn Rondo auf dem Platz ist. Ja. Wenn Marcus Smart sich in der Defense ähnlich entwickeln könnte, dann ist es durchaus was, worauf Boston aufbauen kann, denke ich. Ja, ich glaube, das war es erstmal für die Boston Celtics. Wenn ihr Fragen habt, auch jetzt nochmal als Anreiz, wir adoptieren jede Woche ein Team, freuen uns über euer Feedback, über Facebook, Instagram, per Mail, per Telefon, alles sehr gerne, per Post. Könnt ihr uns gerne sagen, was wir besser machen sollen, wen wir reinnehmen, wo wir falsch lagen oder wen wir adoptieren wollen. Und bevor wir dann auch raus sind, noch ein paar Sachen, die mich zum Lächeln bringen. Lass mich bitte anfangen. Wie gewohnt, schieß los. Nick Young hat wieder ein Interview gegeben. Ich weiß, und ich was kommt. Hast du das auch? Ich habe mich total gefreut. 24 Punkte und 3 Assists. Nick Young hat gesagt, das ist für ihn wie ein Triple-Double. Ich habe mich totgelacht. Ja, vor allem hat er gesagt, ja, ich möchte jetzt erstmal Kobe Bryant danken, dass er mir gezeigt hat, wie man zu seinen Teammates passt. Weil ja, diese drei Assists waren nämlich sein Career-High von Young. Der ist der geilste Typ. Der Swaggy P ist wirklich der lustigste Typ. Ja, ich glaube, das ist tendenziell auch schon witziger als die Sachen, die ich habe. Es sind recht normale Sachen. Ich liebe Alternative Jerseys. Die Miami Heat hatten gestern eins, das so ein bisschen aussah wie als wenn jemand ein Hemd mit Anzug und Fliege anhätte. Ich fand das stark, muss ich sagen. Und auch die Dinger mit den Sleeves, in Gefahr, mich unbeliebt zu machen, gefallen mir ganz gut. Zweiter Punkt ist Marcus Smart. Ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen. Der Junge ist so bissig und hat echt immer sein Gameface on. Ne? Also der lacht auch kaum. Der ist halt echt ein Profi jetzt schon. Und das Dritte ist, ich liebe es, wenn ich so um 11:30 mich ertappe abends unter der Woche, wie ich eingebe bei YouTube, Kyle Korver, all threes. Und geil, dann gucke ich mir 16 Minuten lang alle Dreier rein, die er letzte Saison gemacht hat. Eine Sache zu den Alternative Jerseys noch. Kannst du dich noch an die von Toronto erinnern, in diesem Camouflage? Um Gottes Willen. Diese Military-Dinger. Okay, die aber bitte nicht. Naja, wie auch immer. Wir hören uns nächste Woche. Das war's für diesmal. Vielen Dank. Und ja, in ein paar Tagen gibt's uns dann wieder auf die Ohren. From Downtown. Reingehauen.